Telekom Fernsprecher Schmoller Platz 16 bis 18 an Radio Apori. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein handgeschriebener Zettel, auf dem Folgendes vermerkt ist: Brot, Wurst, Käse, Butter, Trendy, Milch, Fragezeichen. Trendy, da steht tatsächlich Trendy. Ansonsten in dieser Telefonzelle, die eine Rauchertelefonzelle zu sein scheint, angesichts der vielen Asche, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.